Und das führt dann zu dem, was er wahrscheinlich in langen Grübeln rausgekriegt hat, was er lanciert hat zu dem sogenannten Turmerlebnis. Also Turm war vermutlich ganz schlichtes Lob. Und es gibt aus dem Zen-Buddhismus ziemlich viel berichtet, dass genau im Augenblick des mühsamen Kotablassens die Erleuchtung kommt. Nämlich, ich bemühe mich verzweifelt, dass ich Gottes gerechten Gericht entspreche, aber jetzt ist mir klar, Gott ist nicht dadurch gerecht, dass er gerecht straft, sondern dass er mich, der ich doch weiß, dass ich nichts bin und dass ich die böse Begierde in mir nicht erfüllen kann, abtöten kann, indem er mich gerecht macht. Also wie es Luther dann in den Predigten, in den Tischgesprächen selber erzählt, nach über 30 Jahren, non justus est via juste judicat, sed via justificat. Und er macht uns gerecht durch den Opfertod seines Sohnes. Und mein Beitrag bei der Sache, sündigen muss ich, da kann ich nichts dagegen machen, ist nur das eine, dass ich glauben kann, dass ich trotz meiner Verworfenheit verurteilt bin. Und dass Gott mich deswegen errettet wird, weil ich das glaube. Damit wird der wichtige Satz eben klar, nur der Glaube macht, hilft, nicht die bloßen Werke. So, wenn ich das so sehe, ist zunächst der nächste Gedanke, dann gibt es aber keine sonderguten Taten, die bei Gott sozusagen ein Kreuzling goldenen Buch kriegen. Zum Beispiel ins Kloster gehen. Das hat dann doch überhaupt keinen Wert. Almosen geben. Keinerlei Wert. Sich geißeln. Null und nichtig. Das heißt, im Umkehrschluss kommt überhaupt erst die Verehrung der Arbeit zustande. Zu sagen, es gibt keinerlei Tätigkeit, welche es auch sei, die vor der anderen ein Vorrecht hat. Jede ist im Grundverbot gleichgültig. Also das ist zunächst eine negative Sache. Und der Max Weber bringt das sehr gut mit der Bibelübersetzung, die jetzt belegt ist, nämlich das Wort Beruf hat Luther eingeführt für Irrtigkeit. Ursprünglich Vocatio lateinisch, war das nur für den Priester bestimmt. Ich selber bin natürlich als Erstgeborener auch im Priestertum geweiht gewesen ursprünglich, aber das konnten sie nicht so einfach machen wie bei Luthers Vater, sondern man muss in sich lauschen und hören, ob Gott ruft. Das war die Berufung. Und Luthers Begriff Beruf wird jetzt auf jede Tätigkeit ausgedehnt. Sie ist gleich unwert für Gott zunächst mal, nicht gleich wert. Auch die Stallmacht und so weiter. Also Sachen, wo man heute gar nicht notwendigerweise Beruf, auch wenn man Jobben sagt oder mir macht Spaß. All das sieht Luther jetzt als zunächst negativ gleichwertig. So, die Frage ist jetzt, wieso hat gerade das so Furore gemacht, im Gegensatz zu zum Beispiel Savonarola, zu Wycliffe in England, zu Hus in der Tschechei, die sich alle nicht durchsetzen konnten. Antwort, jetzt wird diese Zwei-Welten-Lehre entwickelt. In Wirklichkeit hat Luther nämlich zu jedem Einzelnen damit gesagt, mach so weiter, wie du bist. Du musst sündigen. Die Welt ist, zum Beispiel, du bist Kaufmann. Nimm ruhig Zins. Das Wesen von Kaufmann zum Zins zu nehmen. Natürlich ist es bei Gott Sauerei, aber du kannst ja nicht anders. Hauptsache, auf der zweiten Ebene vor Gott bist du im Glauben fest und nimmst es hin. So, Dienstmarkt sage ich, gut, du bist noch Dienstmarkt und in 50er Dienstmarkt kriegst du vielleicht eine Plakette, aber du bist so gut wie der Papst und wie der Bischof und alle anderen. In deinem Dienstmarktum bist du zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter als jeder andere. Insofern ist hier eine ausgleichende Linie gefunden worden, im Gegensatz zum späteren Calvinismus. Der Calvinismus hat nämlich ganz anders als Luther sehr stark auf den Erfolg der Arbeit gesetzt. Das ist bei Luther im Grunde überhaupt nicht drin. Wie gesagt, was soll so eine Stallmacht groß machen, außer ausmisten? Ja, aber Calvin selber nicht. Calvin weniger als die, das schreibt der Max Weber, als seine Nachfolger. So, also ich behaupte, der Erfolg der Sache liegt genau drin. Dann kann man tatsächlich dann eine deutsche Erbschaft sehen. Dass ich nämlich dauernd drüber stehe und in diesem Kontakt mit Gottes Eigentliche. Also diese berühmte deutsche Innerlichkeit, die etwa in den Bildern eine feste Burg ist, unser Gott. Mir kann nichts passieren, ich habe meinen Gott.